Und Benjamin Franklin, der spätere US-Präsident, äußerte 1751, schon jetzt beginnen einige Engländer, bestimmte Wohngegenden zu verlassen, die von Deutschen eingekreist sind, weil sie sich dort aufgrund der abstoßenden, ungehobelten Manieren der Deutschen nicht mehr wohlfühlen. Franklin fürchtete sogar angesichts des deutschen Massenzuzugs, dass wir, trotz aller Vorzüge, die wir haben, bald nicht mehr in der Lage sein werden, unsere Sprache zu bewahren, und selbst die Regierung wird in Gefahr geraten. Alle Zitate aus dem Vorwort zu Gottlieb Mittelbergers Reise in ein neues Leben, 2017. Die erfolgreiche Geschichte der USA zeigt, dass die damaligen Überfremdungsängste vor den ungehobelten Deutschen unbegründet waren. Abgeschirmte Staaten waren dagegen die DDR und die Staaten des Warschauer Paktes. Dort herrschten die Bedingungen einer ethnokulturellen Idylle im sellnerschen Sinn. So richtig erfolgreich war dieser Versuch indes nicht. Wirtschaft und Gesellschaft in diesen Staaten kollabierten. Japan oder Taiwan könnten vielleicht als kapitalistisch organisierte Beispiele einer sich abschirmenden Gesellschaft genannt werden, aber das sind Inseln. Sie bilden daher eher eine Ausnahme und zum Beispiel im Fall von Japan gilt die Abschirmung zunehmend als Problem. Der wohl homogenste Staat der Welt ist Nordkorea und auch das ist nicht gerade ein erstrebenswertes Erfolgsmodell. Anbei ein kleiner Exkurs. Woher kommt eigentlich das Trugbild des völkischen Idylls, das die Sellners, Kras, Kubitscheks oder Höckes dieser Welt predigen? Woher kommt diese Sehnsucht nach der ethnoreinen Vertrauensgemeinschaft? Höcke hat diesen Begriff im Zusammenhang mit dem Mauerfall geäußert, dazu mehr in Kapitel 7. Woher kommt die Idee, die Welt in das eigene und das Fremde zu trennen? Woher kommt der Glaube, dass Menschen in einer solchen ethnoreinen Vertrauensgemeinschaft glücklich seien, fern von jeder Gefahr und Erschütterung? Der 1970 geborene Philosoph Alexander Eichele, der an der Uni Halle lehrt, hat dazu in seinem Buch Deutsch Denken eine interessante Idee geäußert. Er sieht den Ursprung für die Sehnsucht nach einer abgeschlossenen, völkisch reinen Gemeinschaft bei dem deutschen Philosophen Gottlieb Fichte, 1762 bis 1814. Entsetzt von Napoleons Siegeszug durch Europa, der Auflösung des Deutschen Reiches römischer Nation und der militärischen Niederlage Preußens bei Jena und Auerstedt 1806, gab Fichte der Aufklärung die Schuld für das Ungemach. Die hatte propagiert, das Individuum, also der Einzelne, solle sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien. Fichte flüchtete sich in das Kollektiv, dem sich der Mensch unterzuordnen habe, um das tatsächliche Glück zu fühlen.